Kundgabe 7395, empfangen am 22.08.1959, über das innere Wort, reines Evangelium. Euch Menschen wird mein Wort gegeben aus der Höhe. Ihr vernehmet meine Stimme, zwar noch nicht tönend in euren Herzen, doch ihr fühlt euch von mir angesprochen und spüret auch, dass es meine Stimme ist, weil ihr als Kinder die Stimme des Vaters erkennet, weil ihr sein Eigentum geworden seid durch euren Willen. Mein Wort tönet in euch wie ein klar ausgesprochener Gedanke. Es tönet in euch so, dass ihr seinen Sinn verstehen könnt, dass die Ansprache euch vertraulich berührt. Ich kann zu euch sprechen. Es kann rein Geistiges zur Erde geleitet werden. Und es wird doch verstanden von euch. Der Geist in euch leitet es von Herzen dem Verstand zu. Und dieser kann sich nun damit auseinandersetzen, was er auch mit jeder Ansprache kann, die ein Mensch an ihn richtet. Ihr habt mein Wort, aber dieses Wort muss euch verständlich sein, ansonsten es keinen Wert hätte für eure Seele. Das Wort muss euch lichtvollst eine Erkenntnis zuführen. Es muss als Wahrheit erkannt werden können. Es darf nichts unbegreiflich bleiben, worüber euch mein Wort aufzuklären sucht. Mein Wort soll und will Licht bringen in eure Herzen, was so viel heißt, als dass dort Klarheit herrscht, wo zuvor Unklarheit war. Dass unverstandene Probleme gelöst werden, dass Zusammenhänge erklärt werden, dass sich der Mensch nun ein Bild machen kann von Begriffen, die ihm zuvor nicht verständlich waren. Denn ich will durch das Wort den Menschen die Wahrheit bringen. Ich will sie bekannt machen mit den Dingen, die der Menschenverstand allein nicht beherrscht, die zu verstehen meiner Erklärung bedarf und die ich selbst mir auch vorbehalten habe, euch zu erklären, weil ich allein allwissend bin und wahrlich über alles Aufschluss geben kann, was den Menschen noch Geheimnis ist. Und ich spreche euch Menschen an, um euch die Wahrheit über alles zuzuleiten. Und ich werde das immer wieder tun, weil ich es will, dass der Mensch sich in der Wahrheit bewege, weil ich es will, dass sein Denken hell und klar und wahr sei. Aber nicht jeder Mensch reagiert gleich auf die ihm von mir angebotene Wahrheit. Und darum ist auch meine Ansprachsweise verschieden, wird aber niemals in ihrem Sinn voneinander abweichen, sondern unveränderte Wahrheit sein und bleiben. Doch der Mensch muss daraus auch für seine Seele Vorteile ziehen können, ansonsten meine Ansprache wertlos wäre. Und einen Vorteil zieht er dann daraus, wenn er sich durch meine Ansprache angeregt fühlt, an sich selbst zu arbeiten, wenn mein Wort ihn hintreibt zu mir, wenn er mich sucht und nach meinem Wohlgefallen zu leben sich bemüht. Zu diesem Zweck spreche ich den Menschen an, dass er zu mir findet und meinen Willen zu erfüllen trachtet. Und jedes Wort, das diesen Zweck erreicht, ist meine Ansprache, wenngleich in verschiedener Art an die Menschen gerichtet, weil nicht jeder fähig ist, mein Wort in höchster Vollkommenheit entgegenzunehmen. Dennoch kann von meinem Wort gesprochen werden, wenn ein Mensch sich schon von innen angetrieben fühlt, zu reger Geistesarbeit im Streben zu mir. Dann habe ich selbst ihn also auch angesprochen und er hat auf meine Ansprache gelauscht und sie befolgt. Und so rede ich sehr oft zu den Menschen auf der Erde und ihr Wille allein bestimmt nun die Art, wie sie mich hören. Denn der Wille, dass ich sie ansprechen möge, ist auch schon Erfüllung ihres Wunsches. Ich rede zu meinen Kindern jederzeit, also niemals wird diesem Verlangen, mich zu hören, von meiner Seite aus nicht stattgegeben werden, sondern immer bekommen sie Antwort auf Fragen oder geistige Belehrungen, die sie näher führen sollen an das Vaterherz. Doch oft ist mit dem Empfangen meines Wortes auch eine große Aufgabe verbunden, dass es weitergeleitet werden soll als Wort von oben, weil die Menschen mein Evangelium schon sehr verunreinigt haben und es darum einer Reinigung bedarf und weil ich es weiß, wer zum Empfang meines Wortes und also auch zur Verbreitung dessen tauglich ist. Dieses Wort hat den gleichen Zweck, die Menschen hinzuführen zu mir, ihnen Licht und Klarheit zu bringen und bestehenden Irrtum zu bereinigen. Es hat den Zweck, als reine Wahrheit die Menschen zum Licht zu führen und ihnen den Weg nach oben zu weisen, auf dass sie einmal zur Seligkeit gelangen, wenn das irdische Leben für sie beendet ist. Und das Wort, das verbreitet werden soll, muss auch jeder menschlichen Kritik standhalten können, wenngleich es auch in größter Einfachheit gegeben wird, damit es allen verständlich ist, die es lesen oder hören sollen. Und dieses Wort wird sich auch hervortun in seiner Art. Es wird keinem Menschen Anlass geben können zu gegnerischen Einwänden, der nur ehrlichen Herzens es anhört und der selbst wahrheitsliebend ist. Aber es wird auch gehütet werden müssen vor Verunreinigung, die durch angebliches Verbessern wollen erzielt wird und die immer eine Gefahr ist, solange nicht der feste Wille, mir zu dienen, den Empfänger oder Verbreiter beseligt, der immer ein sicherer Schutz ist gegen jegliche Verwässerung des reinen Lehrgutes, das ich wieder den Menschen zuführen will, weil es ihnen mangelt. Solange aber dieser feste Wille vorhanden ist, braucht keine Verwässerung gefürchtet zu werden. Denn dann ruht mein Segen auf jeglicher Arbeit und mein Diener wird sie auch ausführen unter meinem Schutz und meiner Führung. Amen.